Kundgabe 4403. Empfangen durch Bertha Dudder am 12.08.1948. Maßstab der Nächstenliebe. Eigenliebe. Was ihr empfangen wollet, was ihr wünschet, dass es euch gegeben werde, das müsset ihr auch eurem Nächsten zukommen lassen, so er euch darum bittet. Dies ist die Nächstenliebe, die bemessen ist nach der Liebe zu euch selbst. Gebet ihr von dem Überfluss, und ihr habt dabei nicht das Bedürfnis, den Mitmenschen zu beglücken, so ist dies auch keine Nächstenliebe nach meinem Willen. Immer muss das Gefühl der Liebe euch treiben zu eurem Handeln, und darum habe ich euch den Maßstab der Eigenliebe gegeben als Vergleich. Denn auch wie ihr gebt, ist bestimmend für den Grad der Nächstenliebe. So wie ihr wünschet, dass euch gegeben werde, so auch sollet ihr austeilen, wollet ihr Gnade finden vor meinen Augen. Und so ihr also kargt mit Beweisen der Liebe, so ihr nur immer selbst empfangen wollet und niemals des Mitmenschen Verlangen stillt, erfüllet ihr mein Gebot nicht, das Liebe fordert, und dann könnet ihr auch nicht empfangen, was von mir ausgeht, als Beweis meiner Liebe. Ihr könnet niemals mein Wort direkt entgegennehmen, und so es euch dargeboten wird von würdigen Vertretern meiner Lehre, werdet ihr es ohne Verstand annehmen. Ihr werdet es wohl anhören, aber es wird euch nicht zu Herzen dringen, weil der Geist in euch nicht erweckt ist als Folge uneigennütziger Liebetätigkeit. Und so sage ich euch immer wieder, beobachtet euch, übet die Liebe und scharfe Kritik an euch selbst, in welchem Grad der Liebe ihr dem Nächsten gegenüberstehet. Und dann stellet eure Eigenliebe zurück und opfert. Gebt das, was euch lieb ist und wovon ihr euch nicht trennen möchtet. Und so sich euer Herz losreißet von dem, was ihr gern behalten möchtet und die Liebe euch treibt, darauf zu verzichten, dann seid ihr schon weit in der Entwicklung vorgeschritten. Denn dann ist der Geist in euch tätig, der euch einführet in alle Weisheit. Und ihr werdet empfangen, so wie ihr austeilet, geistiges und auch irdisches Gut. Wer aber kargt und seine Mitmenschen darben lässet, obgleich er die Möglichkeit hat, sie durch Liebeswirken zu beglücken, der wird auch selbst leer ausgehen. Denn er erfüllt nicht mein Gebot, von dem ich auch das Maß meiner Gnadengaben abhängig mache. Denn mein Wort lautet: Wie ihr zumesset, so wird auch euch zugemessen werden. Amen.